Deutschlandfunk, Studiozeit. Wir schalten jetzt direkt in eine Radio-Talkshow des Österreichischen Rundfunks, in der ein Hörspielautor Auskunft gibt über das Entstehen seines preisgekrönten Stücks. Von Mensch zu Mensch. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, begrüßen Sie mit mir heute hier in meiner Sendung den Gewinner des diesjährigen großen Hörspielpreises, den aktuellen Shootingstar der Literaturszene. Willkommen. Danke. Ihr Hörspiel ist ja zurzeit in aller Munde und da drängt sich mir nicht zuletzt aufgrund der bemerkenswerten Entstehungsgeschichte Ihres Werks die Frage auf, ob die Bezeichnung Hörspiel für diese preisgekrönte Arbeit überhaupt noch die geeignete ist. Nein, eine solche Bezeichnung ist im engeren Sinne für mich indiskutabel. Lehne ich ab. Sie würden dann also eher... Natürlich lässt ein solcher Begriff heutzutage ein breites Spektrum an Interpretationen zu. Sie meinen die Bezeichnung Hörspiel wird aktuell auf vieles angewandt. Ich würde fast sagen, auf jegliche Form einer künstlerisch motivierten akustischen Inszenierung, die nicht eindeutig dem Bereich der Musik zuzurechnen ist. Sie persönlich? Ich persönlich ziehe für meine Arbeit eine präzisere Bezeichnung vor. Und die wäre? Tondokument. Tondokument. Hörspiel von Hanno Milesi. Musik Christoph Theiler, Regie Götz Fritsch. Wann denn? Jetzt? Jetzt. Zunächst möchte ich allen Zuhörern versichern, dass es mir den Umständen entsprechend gut geht. Damit sich daran auch in Zukunft nichts ändert, müssen allerdings alle im Verlauf dieses Textes aufgezählten Bedingungen erfüllt werden. Ich befinde mich in den Händen von Reiter. Ich befinde mich in der Gewalt von zwei aufrichtigen Sympathisanten dieses Senders. Von zwei aufrichtigen Sympathisanten dieses Senders, die durch das verständnislose Vorgehen gegen ihre Aktion zur Problematik des Verhältnisses von Sprache und Massenmedien. Zur Problematik des Verhältnisses von Sprache und Massenmedien zu einem solchen Schritt gezwungen wurden. Ganz richtig. Da darf ich gleich an diese erste Kostprobe die Frage knüpfen, wie Sie Ihre Funktion im Zusammenhang dieser Arbeit definieren. Also sind Sie der Autor dieser Aufnahme? Haben Sie sie erstellt, produziert? Bei diesem Werk würde ich die Bezeichnung Schöpfer wählen. Nicht alle Elemente entstammen meiner Feder, wie das bei herkömmlichen literarischen Produktionen der Fall ist. Einiges habe ich übernommen. Anderes wurde von mir spontan improvisiert, ohne meinen ästhetischen Eingriff, ließe sich aber schwerlich von einem künstlerischen Werk sprechen. Sehr geehrte Besucher, um eine störungsfreie Veranstaltung zu gewährleisten, versuchen wir Sie, Ihr Handy auszuschalten. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen eine interessante Zeit. Versetzen wir uns nun also zurück an einen stürmischen Februarabend des vergangenen Jahres. Unzähligen unserer Produktionen zur Verfügung. Wir befinden uns im Funkhaus, nur einige Türen von jenem Studio entfernt, in dem wir jetzt gerade sitzen. Der große Sendesaal, dieses akustische Eldorado, ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Die sich allesamt um das Hörspiel verdient gemacht haben, begrüßen zu dürfen. Auf der Bühne haben fünf Diskutanten hinter fünf auf sie gerichteten Mikrofonen Platz genommen und debattieren vor gebannt lauschenden Zuhörern über die Bedeutung der menschlichen Stimme im Sprachkunst. Eigentlich galt der Festakt einem renommierten Hörspielinterpreten des Senders, der gerade sein 375. Hörstück eingespielt hatte und dafür mit der großen Leistungsplakette des Rundfunks ausgezeichnet werden sollte. Außerdem war da noch jemand vom Hörspiel- und Literaturressort, ein Mitglied des Bundeskommunikationssenats, ich glaube ein Literaturkritiker und der damalige Inhaber des großen Hörspielpreises. Eine illustre Runde also. Ja. Ja. Und mitten hinein in dieses Gespräch. Aber wo sonst als im Hörspiel kommen die ersten Autoren, Komponisten, Interpreten eines Landes ohne den... Bitte. Sie haben hier oben auf der Bühne absolut nichts verloren. Bitte, Sie... Sie sind wohl nicht ganz bald groß. Sie haben ausreichend Gelegenheit gehabt. Bitte verlassen Sie jetzt die Bühne. Mit solchen Belanglosigkeiten ist der Schluss. Sie befanden sich an jenem Abend im Publikum. Zunächst ja. Da ich früh gekommen war, hatte ich einen Platz in der ersten Reihe ergattert, was sich zunächst als günstige Gelegenheit in der Folge dann als gefährlich exponiert und im Endeffekt als einzigartiger Glücksfall herausstellen sollte. Sie kommen hierher, maskiert, gewaltsam, stören unser Gespräch, den Festakt und fordern von uns allen Ernstes, wir sollen Ihnen die Mikrofone überlassen. Wir haben hier was beizutragen. Zuerst muss man immer alle aussprechen lassen. Falls Sie hier etwas beizutragen haben, dann nehmen Sie erst einmal die Masken vom Gesicht. Dann setzen Sie sich bitte ins Publikum, denn das Publikum wird später selbstverständlich zu Wort kommen. So ist das immer bei uns. Beim Umgang mit vorgefundenem Tonmaterial kommt es in hohem Maße auf die Sensibilität an, rechtzeitig zu erkennen, was direkt verwertet werden kann und wo ein Eingriff vorgenommen werden muss. Im Fall meines Tondokuments liegt eine Besonderheit darin, dass ich Gelegenheit hatte, diese Veränderungen bereits am Ausgangsmaterial, also während es entstanden ist, vorzunehmen. Würden Sie diesen Umstand als das spezifische Moment Ihres Tondokuments bezeichnen? Das Charakteristische liegt sicherlich in der Tatsache, dass dieser Text einem realen Zusammenhang entstand. Personen, die im Umgang mit Sprache einigermaßen geschult sind, bemühen sich, eine ganz bestimmte Weltanschauung und ein daran geknüpftes Verhalten in knapper und prägnanter Form auseinanderzusetzen. Ansonsten wäre es mir gar nicht möglich gewesen, mit diesem Text zu arbeiten. Der Sender wird durch unsere Aktion parallel zu seiner Bestimmung als Ausgangspunkt zum Empfänger gemacht. Jedenfalls stürmen zwei in diesem Stadium vielleicht bestenfalls als Störenfriede zu bezeichnende junge Menschen. Daran bestand nicht der geringste Zweifel. Jung, ja, sicherlich. Also die stürmen mit lautem Geschrei die Bühne. Den Zuschauern hat das, denke ich, in gewisser Weise gefallen, weil dadurch die Podiumsdiskussion erst einmal unterbrochen war. Diese Diskussion stand ja in krassem Gegensatz zu der ausgesprochen gespannten Stimmung rund um den Saal und das Gebäude. Darauf werden wir später noch zu sprechen kommen. Progressiven künstlerischen Strömungen zugänglich zu machen. Im Zeitalter der Massenmedien gibt es keinen Unterschied mehr zwischen den Zielen der Avantgarde und jenen der Masse. Und wozu berechtigt sie das? Wir fordern jeden auf, es uns gleich zu tun und in aller Öffentlichkeit das Wort zu ergreifen. Lassen Sie das Mikro auf. Greifen Sie mich nicht an. Podium. Ja, vielleicht ein paar Worte zu den hausinternen Sicherheitskräften. Da fragen Sie mich zu viel. Tatsache ist, dass zunächst niemand einschritt. Soweit ich weiß, waren alle Sicherheitskräfte im Eingangsbereich des Funkhauses im Einsatz, weil vor dem Gebäude eine Protestkundgebung stattfand. Einzelne Worte, weniger Geld, sparen bis alles zusammenfällt. Wenn ihr Autoren, nämlich die Produzenten dieser Texte, anspruchsvoller, moderner Texte, so wie die letzten Fetzen behandelt, dann trocknet ihr die Seele von Ö1 aus. Also aber um diesen Preis eine eigene Welt zu erfinden und mir das Herz herauszureißen, sehe ich nicht ein. Halber Lohn, welch ein Hohn! Zeigen Sie mir eine Berufsgruppe in Österreich, die akzeptieren würde, dass ihr Lohn um 50% gekürzt wird. Geben Sie das Zeit. Ja. Sie werden uns nicht daran hindern, die Verbreitungsmöglichkeiten des Radios all jenen zugänglich zu machen, die Anspruch darauf haben. Ich muss natürlich unseren Hörern und Hörerinnen zu Hause erklären, dass es vor dieser langen Nacht des Hörspiels vor dem Wiener Funkhaus eine Protestveranstaltung gegeben hat, bei der die Autoren, insbesondere die Autoren, über Folgewirkungen des Sparkurses protestiert haben. Es läuft zurzeit zwischen dem Rundfunk und den österreichischen Künstlern etwas grundlegend falsch. Und zwar, es läuft grundlegend aus dem Lot. Zustände, die ich für unfassbar halte. Gerade mit der Sprache umzugehen, die heutigen Autorinnen und Autoren bringen, das ist für mich Kultur, das ist für mich Radiokultur und die ist einmalig, die ist über der Zeitungskultur und die darf nicht totgemacht werden. Worum ging es denn bei dieser Kundgebung? So was denn Nebels. Also eine Kundgebung. Kundgebung würde ich das gar nicht nennen. Das war für mich eine. Gleich viele Worte! Es gibt ja welche, die machen immer Scherereien, immer. Denen kann man es nie recht machen, wenn man sich um denen ihr Anliegen bemüht, dann sind da wieder andere, die mit irgendwas anderes unzufrieden sind. Da verliert man schon mal den Überblick. Soweit die Presse informiert wurde, ging es den Demonstranten um die katastrophalen finanziellen Bedingungen der Zusammenarbeit des Senders mit Literaten. Ja, mehr Geld haben sie wollen, glaube ich. Das ist eine Unzufriedenheit, das ist eine regelrechte Bedrohung, sage ich noch. Ja, eine richtige Bedrohung. Ging von dem Gesindel aus. Wir müssen alles dicht machen. Verbarrikadieren, verstehen Sie? Und draußen skandierten die ungeniert ihre Parolen. Vor den Augen der Polizei. Ich meine, wir sind eine staatliche Institution. Eine Gefährlichkeit ist sowas. Und die sind nicht bloß draußen herumgestanden, sondern marschiert. Ja, marschiert auf und ab, weil es da so kalt war. Es hat sogar geschneit. Aber die haben sich nicht davon abbringen lassen, durch nichts. Nix. Eine Böswertigkeit. Naja, also wir jedenfalls haben dann keinen mehr hereingelassen. Das war uns dann alles wurscht. Schluss, aus, Karten oder nicht. Ab einem gewissen Zeitpunkt steht für uns die Sicherheit im Vordergrund. Das ist schließlich mein Tätigkeitsdings, nicht wahr? Also ich meine, mein Gebiet, Verantwortungsgebiet, ne? Na und dann? Wer hat dann im Endeffekt veranlasst, dass die Sicherheitsbeamten den Sendesaal stürmen? Schauen Sie her, da war ja überall Polizei. Alles voll. Das ganze Funkhaus, der Eingangsbereich von wegen der Demonstration. Und vom Sendesaal aus haben sie natürlich telefoniert. Was ahnten Sie zu diesem Zeitpunkt von den Absichten und Vorstellungen der zwei maskierten Eindringlinge? Im Grunde nur, dass sie sich als Vertreter von so etwas wie einer künstlerischen Avantgarde betrachteten und hierher gekommen waren, um ein öffentliches Medium für ihre Interessen einzusetzen. Bestand da irgendein ersichtlicher Zusammenhang zwischen den Demonstranten vor dem Funkhaus und den Aktivisten im Sendesaal? Ich denke, es gab da keinen direkten Zusammenhang. Zweifellos eine verbindende Unzufriedenheit. Aber während die Demonstranten vor dem Gebäude die Allgemeinheit repräsentierten, hatten wir es im Sendesaal mit Einzelkämpfern zu tun. Vielleicht vergleichbare Interessen? Beide Gruppen waren an einer Form von Mitsprache interessiert, im Gegensatz zu den von empfindlichen Sparmaßnahmen Betroffenen, die vor dem Gebäude von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch machten, arbeiteten die Aktionisten im Inneren an ihrer persönlichen Vorstellung eines erweiterten Kunstbegriffes. Während man sich draußen um die Bedingungen einer Kooperation bemühte, ging es drinnen um Machtübernahme. Höre ich da Sympathie oder zumindest Verständnis für die verwandte kreative Seele? Weder noch. So viel ließ sich ganz einfach bis dahin verstehen. Dann kam auch schon der Polizeieinsatz. Die Literatur ist eine öffentliche Angelegenheit. So lassen Sie doch den da nicht sie hineinreden. Sie ist die Sprache des wirklichen Lebens. Oh, wir sind hierher gekommen, um die von den Medien fabrizierte Wirklichkeit zum Einsturz zu bringen. Das Mikro, wir sind live. Unternehmen Sie doch etwas, Herr Wachtmeister. Gib's das Mikro her. Ich fordere Sie auf, sich unverzüglich von dieser Bühne zu entfernen. Ein wenig Bewunderung kann ich, um ehrlich zu sein, in Anbetracht des in der Folge entstandenen Textes nicht leugnen. Soweit es meine daraus hervorgegangene Arbeit betrifft, haben die beiden Störenfriede ihre Rolle mit ausgesprochener Glaubwürdigkeit gespielt. Ich meine natürlich eher verkörpert. Die weitere Entwicklung, was dann noch alles geschehen ist, war zu jenem Zeitpunkt allerdings nicht abzusehen. Sie meinen... Ich denke, dass die beiden... Eindringlinge, hätte man ihnen das Mikrofon und damit die Live-Schaltung für einige Minuten überlassen, lediglich ihre mitgebrachten Parolen verlautbart hätten. Mhm. Im Grunde hat erst das gewaltsame Einschreiten der Polizei dazu geführt, dass einerseits eine künstlerische Arbeit daraus entstehen und andererseits das Anliegen der zwei unzufriedenen Radio- oder meinetwegen auch Aktionskünstler in eine, sagen wir, einigermaßen annehmbare Form gebracht werden konnte. Dabei vergessen Sie jetzt aber jemanden. Wie meinen? Naja. Ach so, Sie sprechen von... Ich meine den, übrigens in der Folge für seine spontane und, wie es hieß, geistesgegenwärtige Reaktion mit der großen Ehrenrettungsmedaille des Senders ausgezeichneten Toningenieur. Im Grunde ist ihm eine Menge zu verdanken, auch von meiner Warte aus. In der Aufregung ist nämlich niemand auf die Idee gekommen, die Live-Schaltung zu unterbrechen. Durch die der ganze Schlamassel, erst das langatmige Gespräch, die Intervention mit dem anschließenden Handgemenge und zuletzt sogar der Polizeieinsatz direkt in die Haushalte unzähliger Hörer übertragen wurde. Bemerkenswert ist ja, dass der Toningenieur ohne jede diesbezügliche Aufforderung die Live-Schaltung unterbrach und damit die Rundfunkanstalt vor einem möglicherweise landesweiten Skandal bewahrte. Schauen Sie mal, wissen Sie, was das ist? Ein digitales Mischpult. Type 950 mit 24 Regler, Equalizer, Filter, Kompressoren, 5 Ebenen, wo man umschalten kann und einer dynamischen Automation. Und daneben steht ein Harddisk-System für 48 Spuren, auf dem man aufnehmen kann. Die Leute da draußen glauben immer, man stellt einfach ein Mikrofon hin oder noch besser, man implantiert es, damit man es ja nicht sieht und dann geht es schon. Da steckt eine Menge Arbeit dahinter und ein Riesenaufwand. Wir haben da Hochleistungsmaschinen, Präzisionsgeräte, von denen die meisten Leute nicht einmal noch was gehört haben. Da arbeiten Fachleute, die sich die größte Mühe geben. Ein Gespräch, Unterhaltung, was die Menschen immer so sagen. Was sagen, dafür bin ich nicht zuständig. So zu übertragen, als wird nebenangesprochen werden. Aber glaubt's ja nicht, ich lasse mir jetzt mal sorgfältig aufgebaute Aufnahmesituation so mir nix, dir nix ruinieren. Damit's nachher heißt, die haben zwar die teuersten Geräte, aber sie kennen sie nicht aus. 5 Sprecher haben's mir gesagt. 5 Sprecher und nicht 7. 5 Sprecher und nachher die Publikumsdiskussion, die aber sowieso keinen interessiert. Weder das Publikum noch die Offiziellen. Da sagt man dann halt, man möge Verständnis für die schlechtere Tonqualität haben. Aber nicht auf der Bühne und nicht, wenn man früher gesagt hat, 5 Stimmen. Die einen sitzen da, die anderen sitzen da. In dem Fall kommt man keine Stimme dazu. Sonst 3 ja. Sie haben also nicht aufgrund der... Dann 3 ja, okay. Ich sitze da bei meinem Mischpult und stelle die Nachhaltzeit ein. Während vorhin im Saal... Schön ruhig, zwar nicht angekündigte Sprecher auf der Bühne kommen. Sie meinen die beiden Maskierten? Naja, über die Auszeichnung habe ich mich schon gefreut. Wegen dem Hörspiel habe ich mich auch gefreut. Wegen dem Stichl, das was der Schriftsteller dann geschrieben hat. Aus der ganzen Geschichte. Dass das Hörspiel dann so einen Erfolg gehabt hat, macht mich irgendwie stolz. Weil der Schriftsteller hat hinterher gemeint, ich hätte wesentlich dazu beigetragen. Obwohl ich kaum was mitgekriegt habe. Aber das ist ja ganz egal bei der Literatur. Er selber hat ja erst hinterher gewusst, dass er da ein Hörspiel draus machen wird. Oder irgendwie schon gemacht gehabt hat. Der Beitrag dieses Mannes darf nicht unterschätzt werden. Mhm. Ohne ihn hätte sich alles ganz anders entwickelt. Ich würde sagen, die Polizisten haben schlussendlich gar keine so große Rolle gespielt. Ausschlaggebend war tatsächlich die gekappte Live-Schaltung. Die beiden Aktionisten haben das irgendwie mitbekommen. Ihre Aktion hatte ja in diesem Moment vorübergehend jeglichen Sinn verloren. Stellen Sie augenblicklich wieder eine Live-Verbindung her. Ja? Sie haben die Pflicht der Öffentlichkeit von unserer Aktion in Kenntnis zu setzen. Sie haben kein Recht, diese Verbindung zu unterbrechen. Erst in diesem Moment hat der Diskussionsleiter die Situation begriffen und eine triumphierende Miene aufgesetzt. Wahrscheinlich, weil es eben doch einer von Ihnen war, einer vom Radio, dem die Idee mit der Live-Schaltung gekommen ist. Wer sich mit den Medien einlässt, sollte sich vorher informieren, wie sie funktionieren. Von da an ging alles blitzschnell. Der Maskierte rief seiner Komplizin etwas zu und dann... Die maskierte Frau. Ja, die ist dann plötzlich von der Bühne heruntergesprungen. Also, Sie müssen sich das so vorstellen, dass es da ungefähr 1,5 Meter hinauf, ja, beziehungsweise runter geht. Die springt also da herunter und direkt auf uns zu. Ich war ja ebenfalls in der ersten Reihe, genau wie der bedauernswerte junge Mann, den sie sich dann geschnappt hat. Mich hätte es ja genauso erwischen können. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum sie sich den jungen Mann ausgesucht hat, wo der doch ganz starr vor Schreck kreidebleich im Gesicht da gesessen ist, als möchte er jeden Moment die Besinnung verlieren. Wussten Sie zu diesem Zeitpunkt schon, dass sich aus dem, was Ihnen da passiert ist, ein Kunstwerk machen ließe? Ja. Die Frage ist doch, inwieweit man von Anfang an erkennt, dass man es mit dem Entstehungsprozess eines Kunstwerks zu tun hat. Zunächst hat keiner der Beteiligten an so etwas gedacht. Ich war da innerlich natürlich, also quasi schon im nächsten, was heißt im übernächsten Moment. Dann hat sie ihm irgendetwas an den Hals gehalten. So genau konnte ich das nicht sehen. Ein paar haben sogar weggeschaut, als ob was ganz Furchtbares passieren würde. Und gleichzeitig hat oben ihr Kompagnon verkündet, dass man die beiden jetzt in Ruhe lassen müsse, weil dieser Zuschauer, eben der aus der ersten Reihe, sich von jetzt an in ihrer Gewalt befindet. Und da haken wir selbstverständlich ein, weil wir uns nunmehr unmittelbar vor der Entstehung ihres Hörspiels befinden. In Anbetracht der endgültigen Fassung eines Kunstwerks treten die Umstände seiner Entstehung allerdings eher in den... Wie viel war Ihrer Einschätzung nach bis hierher geplant? Also für mich ist das schwer zu beurteilen. Ich sehe allerdings keinen Grund, den Aussagen der beiden in meinem Hörspiel... Also ab diesem Moment kann man die beiden mit Fug und Recht als Entführer bezeichnen, als Kidnapper. Ja schön, also den Angaben der beiden Kidnapper zu misstrauen. In meinem Text sagen Sie ja ganz deutlich, dass keine Entführung geplant gewesen sei, sondern lediglich eine Aktion zur Information der Öffentlichkeit. Also doch Sympathie? Nein, keineswegs. Eher ein wenig Romantik. Eine Romantik, wie sie zuweilen von aufopfernder Naivität ausgeht. Also nun gut, der Menschenraub als Panikreaktion. Eine junge, maskierte Frau, die einen, entschuldigen Sie aber, einen harmlosen Zuschauer mit vorgehaltener Waffe davon schleppt. Ja, sozusagen dargestellt oder verkörpert von mir. Sie forderte mich auf, mit ihr zu kommen. Lassen Sie augenblicklich diesen Mann los! Ich finde das überhaupt nicht nachvollziehbar, dass da jetzt Unbeteiligte mit den Augen gezogen. Niemand ist hier unbeteiligt, niemand! Angesichts dieser institutionellen Gewalt, der bewaffneten Exekutive, die man auf uns hetzt, bleibt uns nur der vorläufige Rückzug. Bleiben Sie sitzen. Ja, wie Sie sehen, haben wir einen Ihrer Zuschauerkomparsen gefangen genommen, um zu verhindern, dass uns versehentlich in den Rücken geschossen wird. Ja, als Gefangener unserer Bewegung bekommt dieses Würstchen, das sich zweifellos danach verzehrt, endlich in die Riege der Rundfunkautoren aufgenommen zu werden, wenigstens einmal in seinem Leben die Chance, einen sinnvollen Beitrag für die Literatur in diesem Land zu leisten. Sitzen bleiben! Mit was für einer Waffe sind Sie eigentlich damals bedroht worden? Zunächst konnte ich das gar nicht realisieren. Wahrscheinlich handelte es sich um eine Attrappe. Ich glaube, ich persönlich würde mich für eine Attrappe entscheiden. Unsere weiteren Bedingungen werden in Kürze verlautbart. Bis dahin verhalten Sie sich alle ruhig. Zumindest alle die, die das Leben ihres der Spießgesellen hier interessiert. Wir werden jetzt durch diese Türe gehen, durch diese Türe dort. Und niemand, ich betone niemand, wird uns folgen. Welche Türe war damit gemeint? Wenn ich richtig verstanden habe, handelte es sich um einen Aufnahmeraum, der ausgestattet war, um an Hintergrundgeräuschen zu arbeiten. Eine Frage an das Entführungsopfer. Standen Sie in diesem Augenblick Todesängste durch? Eine solche Empfindung war für mich zu keinem Zeitpunkt vorgesehen. Nicht annähernd. Ich würde eher sagen, konzentriert, voll konzentriert. Durch und durch aufnahmebereit. Schließlich kam meiner Anwesenheit immer mehr Bedeutung zu. Bereits als einfache Geisel war meine Rolle nicht gerade unbedeutend. Wiewohl diese Funktion im Grunde auch von irgendjemand anderem hätte übernommen werden können. Im Rahmen der folgenden Ereignisse aber kann, glaube ich, von meinem ganz persönlichen Beitrag gesprochen werden. Einen Beitrag, der schlussendlich zu jenem Tondokument geführt hat, dessen Urheberschaft daher auch in erster Linie mir zuzusprechen ist. Für mich ging hier die eigentliche Arbeit los. Während sich die Entführer mit ihrem menschlichen Faustpfand in einem Gewirr von Studios und Archivräumen auf der Flucht befinden, geht vor dem Eingang des Funkhauses die Protestaktion einer Handvoll Unzufriedener weiter. Bei den Demonstranten vor dem Haus handelte es sich praktisch um die Basis, die sich mit den grundsätzlichen sozialen Voraussetzungen beschäftigt, während die Avantgarde im Inneren weltanschauliche Ziele verfolgte. An diesem Punkt möchte ich nochmals auf die Angst zurückkommen. Da war überhaupt keine Spur davon? Ich denke, mein Unterbewusstsein hat damals begriffen, dass sie mich auf etwas unheimlich Inspirierendes zubewegte, dass dieser Abend noch eine Art Sinn bekommen sollte. Könnte das etwas mit dem Umstand zu tun haben, dass es sich bei Ihren Entführern um Kollegen handelte? Ja, das kann natürlich sein. Wiewohl ich Ihrem Betragen die ganze Zeit über eher distanziert gegenüberstand. Dennoch spürte ich, als ich zusammen mit dem maskierten Pärchen den Gang entlang ging, dass wir uns einem ungeheuren Energiefeld näherten. Ich dachte, falls ich quasi als Außenstehender... Nein. Aber das kann doch eigentlich nur ganz in Ihrem Interesse. Nur was hier geschrieben steht, nur das, sonst nichts. Politik eine Situation herbeigeführt hat, in der nur noch Aktionen wie diese in der Lage sind, Aufmerksamkeit zu erregen. Sie begriffen, dass Sie unter keinen Umständen eine persönliche Beziehung zu mir herstellen durften. Naja, und dass die da draußen mit Forderungen von Ihnen rechnen würden. Forderungen, denen detailliert nachgekommen werden müsste, um mein Leben zu retten. Forderungen, die etwas mit Ihren kulturpolitischen Zielen zu tun hätten. Das heißt, die Idee, der Öffentlichkeit eine Botschaft zukommen zu lassen, kam also gar nicht dezidiert von den Entführern. Es war Ihre Aufgabe, das zu beschließen und irgendetwas aufzusetzen. Schließlich wusste ich zu jenem Zeitpunkt, wie übrigens auch heute, über Ihre Ziele nur ausgesprochen vage Bescheid. Uns allen war klar, dass jetzt etwas derartiges kommen müsste. Wir handeln. Wir handeln stellvertretend für alle progressiven Künstler, für alle, die nicht bereit sind, widerstandslos zu akzeptieren, dass ihnen dieses Medium unter fadenscheinigen Begründungen weiterhin vorenthalten wird. Gut, weiter. Die Ziele der Avantgarde sind im Zeitalter der Massenmedien identisch mit den Zielen der Masse. Weiter. Im Zeit... Wäre das jetzt hier nicht eigentlich der Zeitpunkt, um... Halt dich gefälligst an die Vorlage. Du hast keine Fragen zu stellen, sondern ausschließlich unsere Anordnungen zu befolgen. Was haben wir uns bei diesem Ausschnitt aus Ihrem Tondokument vorzustellen? Also zunächst einmal mich. Der ich von zwei überaus nervösen, maskierten Menschen, einem Mann und einer Frau, aufgefordert werde, einen Text in ein Aufnahmegerät zu sprechen. Diesen Text hatten sie unmittelbar zuvor in Windeseile verfasst. Ursprünglich waren sie ja davon ausgegangen, sich selbst live an die Zuhörer zu wenden. Damit sollten der Sender, die Polizei und alle um mein Schicksal besorgten Menschen informiert werden. Der hingekritzelte Text stellte sich als außerordentlich schwer entzifferbar und inhaltlich teilweise unverständlich heraus. Nun mag eine gewisse Form von Schwerverständlichkeit im Rahmen eines Kunstwerks kein Problem sein. Bei einem Bekennerdokument kann so etwas allerdings als Schwäche bezeichnet werden. Die Hochkultur billigt eine Subversion der Sprache nicht einmal, sofern sie im Laboratorium der Kunst stattfindet. Weiter, weiter. Das Laboratorium? Aha. Wie ist das zu verstehen? Ich meine, im Zusammenhang. Wieso? Das ist zynisch gemeint, ironisch. Ah ja, ironisch. Ja. Aha, im Laboratorium, wo niemand etwas zu Gesicht bekommt. Ja. Wie Sie meinen. Ich verstehe allerdings nicht, inwiefern die Subversion der Sprache auf die Kunst beschränkt sein sollte. Was ist mit anderen subversiven Formen? Aber gerade darum geht es doch hier. Worum? Die Massenmedien sind in der Lage, subversive Konzepte eines avantgardistischen Entwurfs an Menschen heranzutragen, die sich noch nicht ins Einbahnsystem der Hochkultur haben locken lassen. Ah ja, okay. Machen wir weiter? Ja, also los. Die Hochkultur billigt eine Subversion der Sprache. Nur sofern sie im Laboratorium der Kunst stattfindet. Ah, bitte. Der Kunst wird es zugesprochen, den Zustand der Krise abzubilden, das menschliche Subjekt an sich in Frage zu stellen. Ja, ja, so ist es gut. Tadellos. Danke. Das menschliche Subjekt an sich in Frage zu stellen. Die Massenmedien aber... Wären in der Lage. Ja, bitte, bitte. Ja, wären in der Lage, den subversiven Implikationen eines avantgardistischen Entwurfs einen Weg zu Gruppen außerhalb der Hochkultur zu ebnen. Verstehst du jetzt? Also, phasenweise hat man ja beim Anhören Ihres bei Publikum und Kritik so erfolgreichen Tondokuments den Eindruck, Sie wären mit Ihren Entführern geradezu einer Meinung. Bezieht sich das auf das Ihnen bereits vorschwebende literarische Werk oder gibt es tatsächlich inhaltliche Übereinstimmungen? Ich würde sagen, beides. Die aufgezählten inhaltlichen Aspekte lassen sich für mich vom künstlerischen Charakter dieses Textes nicht trennen. Schließlich haben wir es hier mit einem Inhalt zu tun, der jeden, der sich für Literatur interessiert, etwas angeht, mit einem Stück Zeitgeschichte, das ob seine Authentizität an Dramatik kaum zu überbieten ist. Obgleich in keiner Phase auf einer Wellenlänge schienen wir uns streckenweise gegenseitig zu befruchten. Der Sender wird durch unsere Aktion parallel zu seiner Bestimmung als Ausgangspunkt zum Empfänger gemacht. Von wem stammt dieser Satz in seiner endgültigen Fassung? Ja, dieser Ansatz hat mir, ich gebe das offen zu, anfangs gut gefallen. Erst in der Folge musste ich einsehen, dass ich das Brechtische daran nicht zur Gänze verstanden habe. Zumindest nicht so, wie von den beiden jungen Leuten gemeint. Was wirklich gesagt werden soll, könnte ich auch heute noch nicht genau erklären. Jedenfalls nicht das, was ich zuerst dachte, was mich da angezogen hat. Der Sender wird durch unsere Der Sender wird durch diese Aktion parallel zu seiner Bestimmung als Ausgangspunkt zu einem Empfänger zum gemacht. Empfänger gemacht. Der Empfänger fungiert im selben Moment als Der Sender. Der Empfänger funktioniert im selben fungiert. Wie bitte? Der Empfänger fungiert. Er fungiert. Ach so. Ich dachte, weil Nein, er fungiert. Er ist Subjekt sozusagen gleichberechtigt mit dem Zentrum, von dem ausgestrahlt wird. Ja, genau, das habe ich mir gedacht. Ich habe das genauso verstanden. Schön, also, er fungiert als Sender. Punkt. Um die Verfügungsgewalt über das Medium zu zerstreuen, ist eine... Wie war das, was? Nun ja, nein. Weil der Empfänger ja im selben Moment als Sender fungiert. Ja. Weiter heißt es dann, um die Verfügungsgewalt über das Medium zu zerstreuen. Sie meinen, dass ich... Mach einfach weiter. Moment. Ich bin ja jetzt noch hier bei Augenblick. Okay, der Empfänger fungiert im selben Moment als Sender. Ja. Um die Verfügungsgewalt über das Medium zu zerstreuen, ist eine Deplatzierung des Ortes, von dem aus gesprochen wird, notwendig. Ganz genau. Wenn man es einmal heraus hat, ist es nicht mehr so schwer. Eben, genau. Also. Ja? Nun ja, das Radio funktioniert. Ach so, ja. Als das Radio funktioniert. Als Relais, als. Hm? Das Radio funktioniert als Relais, als Durchgangsort. Ach so. Das heißt also dann, dass. Ja, genau. Okay. Da wird mir jetzt einiges klarer. Na, das ist aber gut. Dabei handelt es sich allerdings nicht um Ihre eigene Perspektive. Kein Künstler lässt sich auf die in einem seiner Werke transportierte Weltanschauung reduzieren. Das überlässt er der Quelle seiner Inspiration. Andererseits entspricht mein sozusagen improvisierter Beitrag exakt meiner inneren Einstellung in jenem Moment. Waren es Ihrer Meinung nach diese Aspekte, die Publikum und Fachleute gleichermaßen begeistert ich haben? Ich denke, Faktoren wie die authentische Situation, das aus dem Leben gegriffene und dadurch bedingt die hohe Anspannung der Protagonisten erzeugen eine Handlungsdichte, eine nahezu fassbare existenzielle Betroffenheit, der man sich kaum entziehen kann. Die Hörer spüren, dass es hier mit wirklicher Überzeugung, wirklichen Absichten und tatsächlichen Konsequenzen zu tun haben. Diese Reaktion seitens der Institution wundert uns nicht. Vielmehr kann sie als symptomatisch für eine verzweifelte Position bezeichnet werden. Symptomatisch für eine Position jenseits konstruktiver Argumente, ja jenseits sinnvoller Worte. Die institutionelle Gewalt füllt die durch die Wortlosigkeit entstandenen das Lücken. Das ist kein verdammtes Gedicht. Den letzten Satz nimmst du sofort zurück. Also das verstehe ich jetzt nicht. Wieso Sie als Schriftsteller sich gegen eine solche Formulierung verwehren? Soweit ich verstanden habe, geht es hier um eine Verbindung von künstlerischen und kulturpolitischen Aspekten. Ja, nur dass es da keinen Unterschied gibt. Kunst sollte allerdings auch nicht derart vordergründig politisch sein. Was für ein einfältiger Mensch du doch bist. Ist ja kein Wunder, nicht? Du gehörst ja auch schließlich zu diesem Klüngel von Rundfunkschriftstellern, die sich anstellen, um das publikumsliebste Hörspiel schreiben zu dürfen und fette Prämien einkassieren. Ich möchte doch sehr bitten. Wo würden Sie den Zeitpunkt ansiedeln, an dem Sie als Autor auf ein bestimmtes Ergebnis hingearbeitet haben? Ich kann nicht behaupten, dass ich bereits von Anfang an geahnt habe, welche unerhörten Möglichkeiten sich da eröffnen. Während der Entstehung war viel eher zu befürchten, dass dem jungen Mann, der sich deutlich mehr auf die Rolle des Geiselnehmers als die eines unzufriedenen Literaten zu konzentrieren schien, schwerwiegende Fehler unterlaufen würden, die dazu hätten führen können, dass er oder seine Komplizin die Nerven verlieren. Dass der Text sich im Endeffekt als unbrauchbar herausstellt. Wir haben dich wahllos aus der Menge herausgefischt. Da dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir eine Pfeife erwischen. Enttäuschend ist das aber. Enttäuschend, echt enttäuschend. Meines Erachtens nach setzt sich Kunst immer noch aus Inhalt und Form zusammen. Einem Inhalt, der sich ausschließlich über seine formale Ästhetisierung vermittelt. Deine Kunstauffassung kannst du dir sonst wohin stecken. Den letzten Satz nimmst du gefälligst zurück. Der hat hier nichts zu suchen. Ich denke überhaupt nicht daran. Der Kunstwille tritt hier also allmählich in den Vordergrund. Ein Schriftsteller denkt zumeist darüber nach, wie sich das, was ihm widerfährt, künstlerisch verarbeiten lässt. Gerät man eines Tages in eine derart atemberaubende Situation, ist es nicht verwunderlich, dass einem durch den Kopf geht, in welcher Form man sich später darüber äußern wird. Man übernimmt also die Initiative. Man kooperiert. Aus einem Gefühl vollständiger Lähmung heraus bringt man sich überall dort ein, wo man eine Gelegenheit dazu sieht, etwas für die Verbesserung der eigenen Situation zu tun. Das ist das einzige Rezept, um in einem Zustand völliger Hilflosigkeit nicht unweigerlich den Kopf zu verlieren. Die Freiheit, selbst etwas beizutragen, etwas gegen die Bedrohung zu unternehmen, aktiv zu werden, jenem bemerkenswerten Antrieb vergleichbar, aus dem heraus Kunst entsteht. Den letzten Satz besserst du augenblicklich aus. Da haben wir jetzt aber ein Problem, weil ich nämlich... Wenn du das nicht sofort ausbesserst, werde ich dich auf der Stelle erschießen. Das würde ich mir aber gut überlegen. Schließlich sind sie dann ihre einzige Geisel los. Und vorher werde ich dieses Band hier noch abschalten, ja? Dann wird keiner wissen, ob es dich schon erwischt hat oder nicht. Ich möchte aber noch einmal auf Ihren Wagemut zurückkommen. Der Wagemut, die Ihnen ausgehändigte Vorlage Ihrer Entführer nicht einfach herunterzulesen, sondern Zwischenfragen zu stellen und fallweise, ich denke, man kann sagen, Interpretationen... Im Grunde ziehe ich den Begriff Variationen vor. Ja, tatsächlich schien es mir für eine endgültige Fassung des Textes vorteilhaft, gewisse Änderungen anzuregen. Nochmals, ich konnte davon ausgehen, von den Entführern in meiner Funktion als Prototyp eines Teilnehmers der literarischen Szene dieses Landes ausgewählt worden zu sein. Dieser meiner Funktion wollte ich gerecht werden. Nimmst du das jetzt zurück oder willst du lieber sterben? Die institutionelle Gewalt! Ich warne dich! Ich werde dir ganz einfach den Schädel wegpusten. Die institutionelle Gewalt! Ich warne dich zum letzten Mal. Rechtfertigt eine Aktion wie diese. Hier habe ich mich schlussendlich ganz im Sinne meiner Entführer für eine politische Variante dieser Textstelle entschieden. Vielleicht können sich unsere Zuhörer anhand eines solchen Beispiels ein Bild davon machen, wie sehr die Arbeit mit Material, das realem Zusammenhang entstammt, auf Improvisation beruht. Zahlreiche Entscheidungen lassen sich vom Autor nur bedingt beeinflussen. Und gibt es überhaupt nur einen Autor? Was diese beiden jungen Leute betrifft, so ging es ihnen darum, Überlegungen, die lange in ihren Köpfen herumgegeistert sein mögen, relativ rasch in eine allgemeinverständliche Form zu übertragen. Das ist eine Ökonomie, wie sie für bestimmte Texte typisch ist. Wir haben es in dem von Ihnen vorgelegten Tondokument ja einerseits mit einer eminent politischen... Korrekt. Eine Ebene dieses Textes weist in eine ausgesprochen politische Richtung. Andererseits muss sich der Zuhörer die Entstehungsgeschichte dieses Dokuments im höchsten Maße dramatisch vorstellen. Fortwährend ist eine existenzielle Bedrohung spürbar. Eine Bedrohung, die auf die Ereignisse, die uns drei zusammengebracht haben, zurückzuführen ist. Keiner von uns wusste, wie der andere im nächsten Augenblick reagieren würde. Daraus bezieht der Text seine Dramatik. Sehen Sie darin auch eine Erklärung für das Phänomen, dass so viele unserer Hörer diesen Text wegen seines vermeintlichen Realismus loben? Wieso vermeintlich? Eine stärkere Form von Realismus und Authentizität ist kaum vorstellbar. Im Einflussbereich der Medien herrscht eine eigene Wirklichkeit mit eigenen Wirklichkeitsgesetzen und eigenem Wirklichkeitsempfinden. Was da von außen hineingetragen wird, darf sich nicht wundern, unter medienspezifischen Gesichtspunkten gesehen zu werden. Die eigentliche Bedeutung, die, nach der fortan beurteilt wird, entsteht, so gesehen, erst zwischen den Ohren der Hörer. Dort entscheidet sich, dass, etwa im vorliegenden Fall, das Kunstwerk über das aufrührerische Pamphlet triumphiert. Das Radio funktioniert als Relais, als Durchgangsort? an dem ansonsten unhörbare Stimmen verstärkt werden. An dem ansonsten unhörbare Stimmen verstärkt werden. Siehst du, es geht doch. Es wird besser, sobald man den Inhalt einigermaßen versteht. Findest du es zu kompliziert? Kompliziert? Nein, das würde ich nicht sagen. Aber an manchen Stellen kommt da schon sehr stark... Ah ja? Ich meine, da kommt... Vielleicht noch ein paar Worte, wie es dann weitergegangen ist. Ja, der Rest dürfte ja mittlerweile hinreichend bekannt sein. Die wichtigste Bedingung der Entführer bestand darin, die Aufnahme unbearbeitet auszustrahlen. Die beiden haben sich unmittelbar nach Fertigstellung des Bandes in Luft aufgelöst, als hätte sich ihre Aufgabe damit erledigt. Das Wesentliche war ja getan. Ich meine, ein Werk wie dieses bezieht die meiste Kraft schließlich aus einer, ich möchte sagen, aggressiven Form. Es würde mich nicht wundern, wenn die beiden das bis zuletzt nicht verstanden haben. Genauso wenig, wie sich mir ihre politischen Ziele eröffneten. Aber ganz egal, das Werk stand und wurde ohne den geringsten Widerspruch zur bevorzugten Sendezeit ausgestrahlt. Welcher Hörspielautor kann das von seinem Werk schon behaupten? Also kompliziert. Ja. Kompliziert? Naja, ich würde schon sagen, das ist... Egal, ist doch ganz egal. Uns interessiert keinerlei distribuiertes Programm. Hey, hallo, uns interessiert Wie? Kein... Ach so, ja. Ja. Uns interessiert keinerlei distribuiertes. Distributiertes. Nein, distribuiertes, kein distribuiertes Programm. Ja, ganz klar, kein distribuiertes Programm. Sondern die Redistribution der Möglichkeit, das Wort zu ergreifen. Sondern eine Redistribution der Möglichkeit. Redistribution der Möglichkeit, das Wort zu ergreifen. Redistribution der Möglichkeit, das Wort zu ergreifen. Redistribution. Ich weiß nicht, wo da ein Problem sein soll. Ja, unsere Sendezeit geht zu Ende. Ich bedanke mich bei meinem Gast, wünsche ihm viel Erfolg für seine kommenden Projekte und verabschiede mich ganz herzlich. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Aufmachen! Sofort aufmachen! Machen Sie sofort diese Tür auf! Tondokument. Hörspiel von Hanno Milesi. Schöpfer Jens Wawritschek, Moderatorin Sabine Petzl. Entführer Johannes Griesch, Diskussionsleiter Klaus Höring, Diskutantin Imke Büchel, Polizist Oskar Knasmüller, Dame Marianne Nentwich, Tontechniker Gerhard Wieser, Reporterin Donja Golpaschin, Portier Wolfgang Böck. In weiteren Rollen Naside Eilin Gönli, Oliver Gritsch, Irene Lang, Gerhard Leskowitsch, Gudrun Nikodem Eichenhardt, Daniel Ogris, Erhard Power und Andreas Peer. Musik Christoph Theiler, Tongestaltung Elmar Peinelt und Hertha Werner, Regieassistenz Daniela Gassner, Regie Götz Fritsch. Zitate im Originalton von Gerd Jonke, Eberhard Petschinker, Josef Haslinger, Konrad Zobel und Martin Schwab. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks 2005.